Als das Feuer in Gang gekommen war, sah ich, dass wir von Indianern eingeschlossen waren. Unsere Pferde wurden weggeführt. Dann standen wir dem Häuptlingssohn gegenüber, der uns nacheinander aufmerksam musterte. Den Schwarzen schien er nicht zu sehen, denn der rote Mann verachtet den Neger. Der tut ja mächtig stolz. Wir wollen ihm zeigen, dass auch wir Häuptlinge sind. Setzt euch also und lasst mich reden. Hector, du bleibst hinter uns stehen. Uff. Ihr wagt es, euch zu einem Häuptling zu setzen? Wie sprichst du eigentlich? Wer bist du eigentlich, dass du es wagst, Kuschapebe gegenüber so zu reden? Ich habe noch an keinem Lagerfeuer deinen Namen gehört. Wie heißt dein Vater? Kuschapebe? Soll dich Awatwila zu Tode martern lassen? Versuch es! Awatwila ist der Sohn von Oyokolza! Das lasse ich eher als eine Empfehlung gelten. Ich habe mit dem weißen Biber die Pfeife des Friedens geraucht. Seine Freunde sind die meinigen und umgekehrt. Sein Sohn aber spricht wie ein Feind zu mir. Ich müsste ihn augenblicklich in die ewigen Jagdgründe schicken. Uff, hier stehen 100 Männer. Tja, das ist nichts. Sie alle können nicht verhindern, dass ich dir eine Kugel in den Leib jage. Und dann sieh her. Hier habe ich 2 Revolver mit je 6 Kugeln. Meine 4 Gefährten ebenso. Das sind 60 Kugeln. Außerdem haben wir noch unsere Büchsen und Messer. Bevor wir überwunden würden, müsste die Hälfte deiner Krieger sterben. Du musst eine starke Medizin haben. Awatwila wird mit seinen Kriegern beraten, ob wir euch als Freunde begrüßen sollen oder nicht. Ha! Ein Häuptling der Comanchen muss seine Leute um Rat fragen? Das habe ich bisher nicht gewusst. Wir aber sind Häuptlinge, die tun, was ihnen beliebt. Wir haben also mehr Macht und Ansehen als du und können folglich nicht mit dir am Feuer sitzen. Wir werden unsere Pferde besteigen und fortreiten. Wie von einer Natter gestochen, fuhr der Häuptling hoch. In dieser Weise war wohl noch nie mit ihm gesprochen worden. Ich muss sagen, der Alte benahm sich einfach großartig. Kühn und unerschrocken trat er den Rothäuten gegenüber, die davon tief beeindruckt waren. Und der Häuptlingssohn überlegte blitzschnell, dass ihn sein Vater wohl verstoßen würde, wenn er nicht fähig war, sich selbst zu beherrschen und die Rücksicht auf die Gesamtheit über seine persönlichen Regungen zu stellen. Kein anderer Stamm, selbst kein feindlicher, nimmt ihn dann auf. Ihm bleibt nur der eine Weg, sich selbst den langsamsten und qualvollsten Tod zu geben, um so zu beweisen, dass er Schmerzen zu ertragen weiß. Nur so kann er sich die ewigen Jagdgründe offenhalten. Der Gedanke an diese Jagdgründe ist es, der den Indianer zu Handlungen treibt, deren ein anderer unfähig wäre. Jetzt stand Awatwila mit blitzenden Augen vor Aldeth, der vollkommen ruhig schien, aber die Finger am Drücker seiner beiden Revolver hatte. Entscheide dich! Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung von dir, und dein Vater hat seinen Sohn verloren. Awatwila wird mit den Bleichgesichtern die Pfeife des Friedens rauchen. Daran tust du recht. Wer mit den Scharen der Apachen kämpfen will, darf sich nicht auch die Weißen zu Feinden machen.